Das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad, das Schaumbad. Miau. Das Schaumbad. Katzenwäsche. So, hallo, ich begrüße euch zur Katzenwäsche, live aus dem Raucherstudio heute wieder. Ich habe 4 Maultaschen, einen Cheeseburger und eine Ananas im Bauch. Zugeschaltet aus dem Nichtraucherstudio ist mir Jean-Paul Prüm. Jean-Paul Prüm, was ist in deinem Bauch? Nudeln mit so einer Kokossoße und Gemüse. Voll gesund. Und andere Sachen noch? Also ist das alles, was du heute, ich rede über die letzten, sagen wir, 10 Stunden. Ja, ich habe tatsächlich sonst nur ein Müsli konsumiert. Heute war echt ein hedonistischer Tag. Also in deinem Bauch sind Haferflocken, Nüsschen, Nudeln, genau. Kokosnuss, Suppe. Ja, so, was wissen ja viele gar nicht. Erster Fun Fact, die Kokosmilch wird ja aus dem weißen Zeug in der Kokosnuss gemacht. Das ist nicht das Wasser, was da drin ist. Ach so, ich dachte aus der Schale, aus dem braunen. Nee. Genau da in der Mitte das. Ah, das Knusprige. Genau. Wenn du jetzt, ist ja Weihnachtszeit, wenn du jetzt ein Mandarinchen nimmst, dann wäre Kokosmilch aus diesem weißen Scheiß in der Mandarine, die keiner essen will. Also Kokosmilch ist eigentlich das Abfallprodukt der Kokosnuss. Ja, weiß ich nicht. Dieses weiße Zeug in der Kokosnuss ist ja auch, bildet sich mit der Zeit aus diesem Wasser, oder? Weil wenn du so eine ganz frische Kokosnuss dir vom Baum runterholst und aufhackst, dann ist da ja noch gar kein weißes Zeug drin. Ah, dieses Fett setzt sich ab und wird genau, zu dieser Milch. Ja. Es setzt sich immer weiter ab und wird immer härter und irgendwann ist immer weniger Wasser drin. Aber am Anfang ist da, was weiß ich, ein halber Liter Wasser drin und gar kein Zeug am Rand, kein weißes. Glaubst du, wenn man eine Mandarine ewig liegen lässt, hat man drin auch nur noch dieses weiße Zeug? Ja, ja, genau. Das wird dann zu so einem harten, orangenen Pampe, das an dem weißen Zeug klebt. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Deshalb, ich habe hier eine, die liegt seit 4 Jahren rum. Eine Mandarine? Ja, die ist immer noch nicht weiß. Die ist grün mal gewesen und blau. Orange war sie mal am Anfang. Welche Farbe hat sie jetzt? Ist zu Staub zerfallen. Gibt's zu Staub, okay. Ja. Ist jetzt eine von den Wollmäusen unter deinem Bett? Ja, ich habe sie geschnupft dann tatsächlich. Ballert okay. Ganz gut. Cool. Fühl mich wie Schiller oder Lessing himself. Du führst ein Leben, was andere gerne hätten. Ja, ich führe ein Leben wie Josef Schiller und Friedrich von Lessing und Johannes Goethe. Paul Goethe. Wäre schön, wenn er Karl-Heinz Goethe einfach gehießen hätte. Oder Jean-Paul. Jean-Paul Goethe, ja. Jean-Paul Goethe. Okay, dann haben wir ja geklärt, endlich haben wir es geklärt, was in unseren Bäuchen so rumwienert, rummoddert. Finde ich gut. Find ich auch gut für so ein, wenn man sich nicht mehr sehen kann bei so einem Podcast. Gerade beim Format der Katzenwäsche, finde ich alles gut, würde ich aus deinem Leben mitbekommen, Peter. Das hast du nett gesagt. Ja, mein Leben ist gerade exakt wieder wie im März. Also ja, verrückt. Warten bis der... Wow, hier passieren Sachen. Glaubst du, wir können uns... Warte mal, ich hab technische Interferenzen. Hast du auch technische Interferenzen? Nee, bei mir ist alles cool. Jetzt klingt's auch wieder gut. Ich hatte komisches Gehacke. Das muss so sein. So sind Lockdown-Podcasts, wenn man auf die Ferne redet. Ja. Johannes Goethe oder so, der sich reingehackt hat. Das ist doch der neue Bürgerkanzler Stuttgarts. Ja, auf jeden Fall. Johannes Nopper Goethe heißt er, glaube ich. Ja. Ja, genau. Du glaubst du, dass einfach einer von den anderen 1000 Podcastern in Deutschland uns einfach bei dir technische Probleme gemacht hat, weil sie neidisch sind, weil unser kompaktes Format Katzenwäsche so geil ist? Ja, wahrscheinlich. Ja. Morgen haben es alle. Das ist Spionage, was hier läuft. Hallo, willkommen zur Forever Freitag Katzenwäsche. Hallo, willkommen bei Baywatch Berlin Katzenwäsche. Hallo, willkommen bei Fest und Flauschig Katzenwäsche. Die reden ja ein bisschen. Katzenwäsche. Ja, Olli Schulz kann ja nochmals Kaffee sagen. Er sagt ja mal Kaffee, deswegen wird er auch Katzenwäsche sagen. Cool, gut, andere Podcasts gedisst, abgehakt. Andere Podcasts, super. Wir müssen noch über Bundeskanzler reden und Hitler. Dann können wir eigentlich früh Feierabend machen heute, wenn wir das abhaken. Bei Bundeskanzlern hatte ich tatsächlich noch einen Gedanken heute, der mir ein bisschen Angst gemacht hat. Der Coronavirus ist ja mutiert, jetzt in England wohl auch mal ein bisschen heftiger. Ja. Da wollte ich gar nicht auseinanderpflügen, weil das ist ja zu erwarten beim Virus, dass der irgendwann mutiert. Aber da habe ich einen kurzen Gedanken gehabt, was passiert, wenn Friedrich Merz mutiert? Oh, wenn er... Das hat mir wirklich Angst gemacht. An seiner DNA Spikes ansetzt. Dass er irgendwie... Also tiefer stell mal vor, reingraben kann in die Zellen. Friedrich Merz mutiert und dann wird er der mutierte Kanzler. Scheiße. Also, ja gut, das ist halt irgendwie so, das ist so ein Zombie-Film gemixt mit House of Cards und X-Men. Ja genau, in der Belletristik, in der Fantasie, in der Filmwelt, wie auch immer, ergibt es sicher schon irgendwelche Sachen, dass Superhelden in Machtpositionen kommen oder Leute mit irgendwelchen außergewöhnlichen Fähigkeiten, Mutationen, Superheldenpower, was weiß ich. Aber wurde sowas schon mal wirklich wissenschaftlich erforscht? Ach, ob Kanzler erst mutieren und dann erst Kanzler werden können? Nee, ob das ab und zu vorkommt, dass irgendwelche Staatsoberhäupter, Präsidenten, Ministerpräsidenten, Präsidentinnen, Ministerpräsidentinnen, Bundeskanzlerinnen, Bundeskanzler und so weiter, ob es da mal einen gab oder eine gab mit Superheldenfähigkeiten. Ist ja möglich. Also, ja, also mir ist, ich kann mir schwer einen vorstellen, außer natürlich unser beider Vater Helmut Kohl. Okay, ja. Weil der hatte einfach, der war tatsächlich, weil er auch aus Rheinland-Pfalz kommt, sehr ländlich geprägt auch, hatte der tatsächlich mehrere Mägen, wie eine Kuh. Ah. Helmut Kohl war tatsächlich, also unser Papa, war tatsächlich Wiederkäuer. Hatte der dann, ging dann sein gesamtes Essen durch mehrere Mägen? Also stell dir vor, der hatte 4 Maultaschen, eine Ananas und einen Cheeseburger. Kommt es dann alles in einen Magen und das durchläuft dann die Mägen? Oder hat er einen Cheeseburger-Magen, einen Ananas-Magen und einen Maultaschen-Magen? Nein, das war schon wie bei einer Kuh im Endeffekt. Ja, also so mehrere Schichten. Wieder als Brei hochgewirkt und dann in den nächsten Magen transportiert. Okay, weil das wäre doch total, das ist doch eine geniale Idee, dass du für jeden Scheiß einen Magen hast. Einen für Kohlenhydrate, einen für Fett, einen für Eiweiß, einen für, weiß nicht, Schale. Ja, das wäre auch ganz praktisch, weil wenn du dann eine Diät machen wolltest, kannst du einen Magen einfach, also du hättest auch noch so eine Klappe. Ja. Einfach zumachen. Ja, so kleine Schalterchen. Genau. Und dann ist der Kohlenhydratmagen halt einfach mal einen Monat zu. Genau. Heute mache ich einen Eiweißmonat. Mache ich mal Fett und Dings zu. Und wo geht es dann hin? Läuft es dann oben wieder raus? Da kriegst du gar nicht rein dann. Okay. Also du kriegst halt gar nicht geschluckt, weil dein Magen sofort meldet. Nope. Die Tüte Chips kommt nächsten Monat wieder dran. Genial. Ist mal ein Banänchen. Okay, dann machen wir das doch einfach als Mutation für den nächsten Bundeskanzler, die nächste Bundeskanzlerin. Verschiedene Mägen. Also Helmut Kohl-mäßig, nur ein bisschen, also diversifizierter, also dass einzelne Mägen angesteuert werden können. Ja, Friedrich Merz ist ja auch so ein bisschen so wie eine schlechte Erinnerung an die 90er Jahre. Da passt ja dann ganz gut, wenn er auch Kohls Mutationen erbt, aber nur noch ein bisschen schlechter. Stimmt, ja. Gute Idee eigentlich. Super. Also wir können das auch entwickeln irgendwie. Also Friedrich Merz hört ja unseren Podcast auch. Klar. Großer Fan. Ja. Friedrich, wir sprechen dich heute mal nicht mit dem Titanic-Namen an, weil du sollst dich ja bei uns melden. Also Friedrich, wenn du willst, dass wir an deinen Mägen rumschrauben, also dir erstmal mehrere Mägen machen, das kriegen wir schon hin. Weil sowohl Peter als auch ich haben eine Ausbildung in Magologie. Magologen sind wir. Wir sind Magologen und auch Verdauologen. Ja. Dann melde dich einfach mal bei uns. Dir wird nichts passieren. Genau, und wir magen dich auch. Ja, genau, wir magen dich. Wir magen dich, Friedrich. Vielleicht entsteht sogar noch mehr draus, weil dann mägen wir dich. Oh ja, Plural. Plural, ja, aber erst später. Also erstmal müssen wir ihn ja magen, bevor wir ihn mägen können. Genau. Geil. Noch eine Bundeskanzler-Sache. Wer ist das Kanada des Gerhard Schröders? Willy Brandt? Willy Brandt. Oder Rudolf Scharping? Oh, Rudolf Scharping, gute Antwort. War aber nie Bundeskanzler. Nee, aber er war ja mit Schröder zusammen Bundeskanzler, fast. Ja, stimmt. Die haben doch am Anfang so ein Dreierteam gebildet. So. Wer noch? Lafontaine, Scharping und Schröder. Ja, so ein Trio Infernale. Die waren richtig gut, die Jungs. Die haben die Wirtschaft gerettet. Scharping hat immer Lafontaine in seinem Fahrradbeiwagen mitgebracht. Schröder kam tatsächlich mit einem großen, was der SUV der Ende 90er Jahre, wahrscheinlich eine E-Klasse. Ja, da hieß es noch Jeep damals in den 90er Jahren. Yep. Jedes große Auto hieß damals Jeep. Ja, oder wie Leute in den 90ern gesagt haben, Jeep. Ja? Oder Jeep. Vielleicht in Prüm. Nö, überall. Oh, da hat man. Oh. Entschuldigung. Also, was heute mit dem Wetter los ist. Technical Issues. Jetzt hat er schon wieder Technical Issues. Naja, hoffentlich sind die nicht auf der Aufnahme drauf. Aber jetzt geht's wieder. Okay. Genau, früher war jedes SUV hieß einfach Jeep. Das war wie Tempo. Ja. Das Taschentuch war ein Tempo, dann war es einfach ein Jeep. Ja, außer dass man die Jeep ausgesprochen hat tatsächlich. Vielleicht in Prüm. So, jetzt haben wir das nochmal recycelt. Du hast doch auch Rocher gegessen zum Beispiel. Ich habe Rocher geballert, Alter. Ja. In alle vier Mägen. E-Sprit-Pullis getragen. Boah, Rocher werde ich jetzt diese Woche wieder ballern, weil wir haben Heiligabend bald. Man wird wieder Rocher gewurstet. Habt ihr auch Heiligabend bald? Wir haben auch Heiligabend bald. Geil. Und da ist ja natürlich auch die Frage, also dein großes, ich hatte mich überlegt, wir reden heute noch, damit sich unsere ZuhörerInnen auch tatsächlich darauf freuen können auf den Heiligabend, weil er wird ja diesmal ein bisschen anders. Wir machen noch so Entertainment-Sachen an Heiligabend oder über die Weihnachtstage, wo man sich drauf freut. Und dein erstes ist wahrscheinlich schon mal Rocherballern. Rocherballern. Schön die Rocher aus dem goldenen Stagnolpapier, sagt man so. Ja. Ist ja auch egal. Rausfummeln und sich 20 Kugeln auf einmal in den Mund stopfen. Und dann liegen diese Verpackungen überall rum auf dem Tisch. Und dann frickelt man die so ein bisschen auf und macht die zu großen Quadraten und stapelt die dann. Ach, so machst du das immer? Ja. Ich mache daraus gerne tatsächlich so Blumen. Oh, das ist auch schön. Das mache ich gerne aus diesen Rothaus Flaschen, Hälsen, diese Alufolien. Weißt eine du, Bierblume sozusagen. Ja, mehr. Ja. Ach, aus Rocher kann man das auch machen? Okay. Aus Rocher kannst du das auch machen, ja. Oh, dann wird es ein verrücktes Weihnachten dieses Jahr, glaube ich. Das geht richtig crazy ab. Aber also damit kann man alle sozialen Kontakte kann man eigentlich mit einer Packung Rocher und so 20 Kugeln, damit kannst du alle sozialen Kontakte auch ja ersetzen, wirklich. Perfekt. Aber bei meinem Rocher Glück, für einen alten Freund, den man trifft. Ja, bei meinem Glück kriege ich eben nur wieder Toffifee geschenkt. Mhm. Da mache ich das auch gerne so, dass ich die dann weglutsch, also nicht kauen, sondern lutschen, bis nur noch diese Haselnuss in deinem Mund ist. Die tut man dann wieder aus dem Mund raus und legt die zurück, da wo das ganze Toffifee drin war. Und wenn du krass bist, hast du, wie viele sind da drin? 16, 20? 15, glaube ich. 15 sind da. In der normalen Packung. 15 Nüsse. Packungen. 15 einfach deprimierende, abgelutschte Haselnüsse liegen dann da drin. Ich glaube, daher kommt der Werbeslogan, es steckt viel Spaß in Toffifee, wenn man so ein Zeug damit macht. Ja, ja. Ja. Es fehlt nur noch Alufolie. Ich finde, in Zukunft sollte man Toffifee mit Alufolie einpacken, weil dann können wir daraus noch Blumen basteln oder CDs oder einfach Quadrate. Ja, aber die Toffifee-Verpackung ist auch schon relativ kultig. Das sieht ja aus wie Wandschmuck aus den 70er Jahren so ein bisschen. Stimmt, Space ja. Age, so, ja. Ja, so wie im Oblomov, diese Kneipe in Stuttgart. An der Decke. Genau, das Oblomov wurde mit alten Toffifee-Packungen dekoriert. Die waren aber und dann, ganz schön groß und dann früher. Diese angesprüht. Ja. Ja. Ja, wenn du die mit Lack einsprühst, wachsen die. Ah, okay. Die Blumen, ja. Ich dachte, genau. Die waren früher einfach 1,5 Meter teilweise im Durchmesser, so ein Toffifee. Früher war ja alles größer. Nicht, weil wir kleiner waren, sondern es war einfach alles größer. Ja, weil der Kapitalismus uns so mit kleinen Produkten, die machen ja die Packung immer kleiner, aber der Preis bleibt gleich. Ja, genau. Ich glaube, irgendwann sind Toffifee nur noch so groß wie Tic Tac. Ja, wir waren, glaube ich, auch, als wir Kinder waren, waren wir schon 1,80 Meter, 1,90 Meter groß. Nur alles andere war einfach viel, viel größer damals. Genau, ja. Also nicht wir sind gewachsen, sondern die Produkte sind geschrumpft. Genau, die ganze Welt ist geschrumpft. Ja. Auch so Sachen, die man länger nicht gesehen hat, wie, weiß nicht, das Haus von meinen Großeltern. Da war ich als Kind viel und dann mal eine Zeit lang nicht und dann als junger Erwachsener wieder. Und dachte ich, das ist aber alles klein geworden hier. Die haben sich einfach. Kapitalismus. Die haben einfach ein kleineres Haus gebaut. Die machen sogar deine Großeltern kleiner, dieser Kapitalismus. Diese miesen Schweine. Ja, das ist echt verrückt. Kommen wir nochmal zu was Fröhlichem. Ja. Also du freust dich auf Ferrero Rocher. Ja. Immerhin schon mal eine kleine Freude, ja. Ja. Und dieses Jahr kann man ja, also bei mir ist tatsächlich die große Freude, tatsächlich, man kann mit noch besserem Gewissen eigentlich auch so ein paar Stunden Fernsehen bingen. Und ich habe ja meine Weihnachtsklassiker, so wie Eine schöne Bescherung oder National Lampoon Holiday, ein hervorragender Film mit Chevy Chase. Oh ja, über den haben wir, glaube ich, eines Weihnachtens da haben schon wir schon geredet, mal drüber, ja. Da haben wir schon häufig drüber geredet, glaube ich. Oder Kevin allein zu Hause oder Kevin allein. Eigentlich reden wir über nichts anderes langsam. Als Chevy genau. Chase-Filme. Aber ich freue mich eigentlich auf die Filme, die man jedes Jahr irgendwie so sieht, aber die man sich auch nicht merken kann. Wie, gibt es so schlechte Satansbraten oder so, wo so ein kleiner, frecher, rothaariger Junge als Adoptivkind in eine Familie kommt. Und da gibt es auch einen Weihnachtsfilm von. Und den sehe ich immer nur so eine halbe Stunde und nie die ganze Story. Weil du dann einschläfst oder umschaltest? Nee, weil ich zu spät da drauf schalte oder so. Oder dann kommt Werbung und danach habe ich was Cooleres gefunden oder so. Deswegen sehe ich da immer nur so eine halbe Stunde. Okay. Genauso wie von so einem Typen, der seinen Eltern erst erzählt, er könnte an Weihnachten nicht kommen. Und dann entscheidet er sich aber um, weil ihm viel Geld von seinem Vater geboten wird. Mm. Und auf dieser hindernisreichen Reise merkt er, wie wichtig Weihnachten und Familie ist und möchte dann am Ende das Geld auch gar nicht haben. Aber da sehe ich auch immer nur so ein paar Szenen und weiß gar nicht, wie der Film heißt. Ja, das klingt wunderschön. Und ein bisschen auch nach meinem Weihnachten. Weil ich gehe auch nur zu Weihnachten, weil ich da ordentlich versorgt werde mit Toffifee und Bargeld. Ja, siehst du? Ja. Aber dieses Jahr wird deine Reise beschwerlicher sein. Sage ich so vorher. Ja. Und dann musst du zum Beispiel in einem Weihnachtsmann-Kostüm einen Marathon mitlaufen. Das muss der Typ nämlich in diesem Film. Oh, oh, oh. Ja. Aber Marathons gibt es dieses Jahr gar nicht an Weihnachten. Wegen Covid-19, habe ich gehört. Ja, aber bis Heidenheim sind doch gute 50 Kilometer, oder? Ah, 90. 90, okay. Mhm. Also dann müssen wir im Plural reden. Dann sind zwei Marathi, die du nach Heidenheim einfach laufen musst auch. Ja, stimmt. Um 18 Uhr noch pünktlich unterm Weihnachtsbaum zu sein. Da müsste ich dann los. Wie lange bräuchte ich für 90 Kilometer Rennen? Ich weiß ja, wie sagt der Läufer Pace? Meine Pace, ja, also auf 10 Kilometer weiß ich es ungefähr oder auch 5 oder, aber 90? Ich weiß nicht, ob ich die letzten 10 Kilometer so schnell laufen kann wie die ersten. Ich glaube, das hat nichts mit Ausdauer zu tun. Das kannst du einfach hochrechnen. Ja, okay. Also, wenn man erstmal läuft, dann läuft man. Also, okay. Sehe ich jetzt kein Problem. Ich habe noch nie ausprobiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da langsam... Ja, okay, wenn ich es gemütlich mache, dann 9 Stunden. Ja gut, dann musst du 18 Uhr, läufst du morgens um 9 gemütlich ja, los. Ja, ganz normaler Werktag eigentlich dann. Ja, 9 to 5. Ich meine, Heiligabend ist ja auch ein Werktag. Tatsächlich für manche Leute, ja. Ja, für mich nicht tatsächlich, bei meinem Arbeitgeber, freundlicherweise. Aber das ist viel zu privat. Stimmt. Was, Entschuldigung. Was, ja. Was schwebt dir vor? Worüber willst du noch sprechen? Ja, über Entertainment. Hm. Nein. Let me entertain you. Ich freue mich auch schon darauf, weil ich kriege wahrscheinlich eine neue Karrierebahn. Oh. Und die werde ich dann erstmal aufbauen am ersten Weihnachtstag. Und dann wird richtig Karriere gezockt. Dieses Gefühl hätte ich tatsächlich nochmal gerne als Kind. Dieses Spielzeug, ja. Genau, so ein richtig geiles Spielzeug, worauf du auch schon immer scharf warst und du kannst es zum ersten Mal ausprobieren. Und vor allem macht dann auch dieser erste Weihnachtsfeiertag Sinn, weil also du kriegst Geschenke am Abend, packst die aus, findest die geil, darfst noch ein bisschen damit spielen, musst aber irgendwann ins Bett. Aber es ist noch nicht alles fertig. Nervöse gespielt. Im Bett liegen und morgen wird so richtig durchgespielt. Ja, so. Aber dann am 25. aufstehen und das ganze Zeug wegdaddeln, was man so hat, das ist geil. Ja. Ja, ja. Und damals war auch noch alles ganz groß. Damals waren auch die Carrera-Bahnen, da hast du dich ja fast reingesetzt in die Autos. So groß waren die. Die waren ja, also meine Carrera-Bahn war so groß wie ein Autoscooter fast. Autoscooter. Das ist ganz geil. Da habe ich mir auch meine große Kernkompetenz angeeignet, nachdem ich die Karrierebahn hatte und mich da reinsetzen konnte, konnte ich auch auf dem Rummel, auf der Kirmes, wie man in der Eifel sagt, auf der Kirmes, ganz wichtig, du gehst da drauf, klar, hatten wir ja schon mal mit dem Supermarkt, da konnte ich dann so cool auch diese Autos rückwärts einparken. Oh. Wie die coolsten Typen der Welt, die Autoeinparker auf dem Autoscooter. Geil. Diese Fähigkeit hatte ich dann auch. Aber du hattest so wahrscheinlich auch cool im halben Stehen so rückwärts einparken. Du hattest als junger Jugendlicher wahrscheinlich auch schon sehr viel Sex. Gehe ich von. Wegen meiner Autopark. Ja, ja, genau, deshalb, ja. Genau. Ja, aber sehr viel ist halt übertrieben, weil war ja nur 4 Tage Kirmes im Jahr. Ah, ja. Also hattest du 4-mal Sex im Jahr als Jugendlicher. Ja, wenn gut gelaufen ist. Nicht schlecht. Ja. Manchmal waren die Einparker dann doch cooler als ich. Und die hatten schon Schamhaare. Genau. Was in den 90ern total cool war, dass wenn man Schamhaare hatte. Ja, damals waren die auch noch größer. Trägt man ja heute nicht mehr Schamhaare. Ja, und sie sind ja auch kleiner geworden irgendwie. Also, kommt mir so vor, jedenfalls. Kann gut sein. Früher waren das ja wie Spaghetti. Sagen die, ja, so schwarze Spaghetti. So Nudeln, ne? Ja. Ja, ich habe schöne Bilder im Kopf jetzt von deinem Das freut mich. Von deinem Organ im Schritt. Wo wir noch beim Fernsehen sind, was wir gar nicht mehr sind, aber hast du so, gibt doch so Weihnachtsklassiker wie zum Beispiel 3 Nüsse für Aschenbrödel oder der kleine Lord oder so ein Scheiß. Hast du die jemals gesehen? Ich habe die nie gesehen. Ja, dieses Aschenbrödel-Ding habe ich jedes Jahr einmal sehen müssen. Ach, du hast sie nicht freiwillig geguckt? Nee, das war mal die Person, mit der ich das angeschaut habe, die hat es gern geguckt. Das war so eine Weihnachtstradition. Komm, jetzt wird geaschenbrödelt. Genau, das wird jetzt weggeballert. Los. Ich so, können wir nicht einfach Counter-Strike spielen? Naja. Du warst eh schon immer der Zocker, gell? Du hättest Aschenbrödel gezockt, wenn das ein cooles Game wäre. Auf jeden Fall, Alter. Ich hätte in den Kopf geschossen mit meiner Schusswaffe. Aber wäre das nicht eher so ein 90er-Jahre-Spiel gewesen, wo du Aschenbrödel 3 Nüsse hättest besorgen müssen über ein paar Level? Ja, hätte ich. Also, Ziel wäre wahrscheinlich gewesen, einfach 3 Nüsse zu besorgen. Ja, da hätte ich irgendwie Eber töten müssen im Wald und die droppen dann Nüsse. Und die muss ich dann noch irgendwie zu dem bringen. Und, oh Gott, ja, ich kriege World of Warcraft-Flashbacks gerade. Ja, eher ich tatsächlich so Monkey Island 2 oder so. Ah ja, stimmt. Diesen Keks wollte. Ja, da muss man sie dann noch kombinieren. Und du ewig nicht da weitergekommen bist. Ja, also da bin ich ja damals verzweifelt. Da hat man ja nicht im Internet einfach mal kurz geguckt, wie geht die Lösung. Aber auf dieser Insel bin ich verzweifelt, wirklich. Ich bin heute noch verzweifelt. Immer wenn du hast immer noch Insel-Flashbacks. Wachst du dann auf und sagst, Kate, wir müssen zurück auf die Insel. Wir müssen zurück auf die Insel. Wohnt Kate bei dir eigentlich auch? Kate? Von Lost? Ich weiß nicht, ob... Ja, ich weiß schon, dass du von Lost meinst, aber ist sie nicht bei Sawyer eingezogen nach der Serie? Ach so. Weil Jack ist ja tot. Echt? Ist Jack tot? Sind nicht alle tot? Das weiß man nicht so. Und die sind dann im Himmel irgendwie und alles ist ganz komisch? Im multireligiösen Himmel sind die. Da sind alle Symbole der Weltreligionen. Also du musst dich für keine entscheiden. Irgendwie sowas. Das ist die Botschaft, die ich aus Lost mitgenommen habe. Es macht keinen Sinn, sich für eine Religion zu entscheiden. Genau. Und das ist ja auch tatsächlich eine gute Botschaft. Ihr müsst euch nicht entscheiden, deswegen könnt ihr auch die anderen einfach in Ruhe lassen. Ja. Also wenn Lost uns eins gelehrt hat, ist, jeder Extremismus macht gar keinen Sinn, weil man muss sich gar nicht entscheiden. Also genau. Und was, bevor ihr wieder irgendwie ein Attentat plant, gegen irgendwen, nur weil ihr glaubt, der hat eine andere Überzeugung und ihr müsstet eurem Gott beweisen oder auch eurem komischen Nazi-Gott, einfach mal überlegen, ihr müsst euch gar nicht entscheiden. Kauft euch die Komplettbox Lost, guckt die durch und dann wisst ihr, ihr müsst euch nicht entscheiden. Ja, sehr gut. Und das ist die eine Sache, die wir bei Lost gelernt haben. Und die andere Sache ist, wenn ihr in so einer Situation seid, einsame Insel, was weiß ich, besorgt euch möglichst früh Schusswaffen. Ja. Das lernt man auch in Lost. Also, Würdest du da Schusswaffen empfehlen von irgendeinem Hersteller oder so? Nee. Nee. Oh, ist der Werbedeal ausgelaufen? Welcher Werbedeal? Ich frag nur. Dein Werbedeal. Ja, wir haben die Lizenz nicht mehr. Jetzt müssen wir es so umbenennen in, also eine Plek und Decker. Maschinengewehr heißt jetzt Gaschinenmäher. Okay. Irgendwie so. Und deine Firma heißt jetzt, für die du Werbung machst, Plek und Decker und Koch. Plek und Decker und Koch. Bohrmaschinen und Schusswaffen. Alles für sie. Bohrmaschinen, die schießen können. Oh ja. Oh. Stichsägen, die auch zeitgleich Stichwaffen sind. Ja. Bajonettsäge sozusagen. Bajonettsäge. Ja, Werkzeug und Waffen. Ich meine, Waffen sind ja auch nur ein Werkzeug. Ja. Halb ja. Messer, halb Engländer. Ja. Das ist bei Scrubs, der Hausmeister hat doch so einen Schraubendreher, so einen Engländer und auf der anderen Seite ein Messer und dann steckt er ihn noch euphorisch in seine Tasche, aber falsch rum. Der Typ. So, noch was Optimistisches? Willst du was Optimistisches hören? Ja, doch. Damit ja? können wir doch die Leute auch in die Weihnachtstage entlassen, auch dann nachher. Weil gleich, bald. Heute ist ja. tatsächlich, also wann auch immer ihr das hört, aber heute zum Aufzeichnungstag und Veröffentlichungstag wahrscheinlich, ist der 21.12. Das heißt, wir haben Bergfest. Der Winter ist zur Hälfte rum. Das ist doch wirklich gut. Ja, und ihr kennt mich ja als lupenreinen Optimisten. So kennen wir dich alle, ja. Genau, also man nennt mich auch den Gerhard Schröder des Optimismus. Oder den Wladimir Putin des Optimismus, bin ich. Da reitet die gute Nachricht auf einen Bär herein. Mhm. Mit freiem Oberkörper. Von Gift. Giftpeter. Mit freiem Oberkörper. Ja. Genau. Ja, schön, Bergfest. Super. Bergfest, super. Ja. Ich freue mich schon, ja. Dann haben wir es bald geschafft. Dann kommt der Frühling. Und der März kann einen ja mit schönen Temperaturen schon überraschen. Dann können wir wenigstens wieder länger draußen sitzen. Und schon mal die frische Luft genießen. Ja, und es ist fucking Tageslicht. Oh, Tageslicht ist auch was richtig Feines, ja. Es gibt dann tagsüber Tageslicht. Das hat man schon fast vergessen, ja. Ich habe das lange nicht mehr gesehen, obwohl ich frei habe. Also hatte ich ja am Anfang schon gesagt, ich führe gerade wieder ein Leben. Ich habe jetzt Urlaub. Mein Leben ist wieder wie im März. Also nichts los und ich bin zu Hause und habe nichts zu tun. Und mein Ananas-Problem ist tatsächlich zurück. Schnabulierst gerne Ananas. Ich ziehe mir jeden Tag eine komplette Ananas gerade rein. Ist aber auch. Ja, ist die Frage, ist das gut oder schlecht? Also ich würd jetzt spontan sagen, da machst du nichts falsch mit. Ja, weil man sagt. Die Säure könnte deinen Magen ein bisschen zerfressen. Ja, alles, was man so viel. Also natürlich ist Ananas gesund und gut und bla. Aber so viel Ananas, das kann nicht richtig sein. Ein paar Wochen hältst du noch durch. Ja? Okay. Ja, ich hätte auch tatsächlich noch einen Vorschlag, weil du gesagt hast, kein Tageslicht mehr da. Es wäre eigentlich ganz nett, wenn die Leute alle mal ihre Tageslichtlampen so bis 21 Uhr einfach in die Fenster stellen. Oh ja. Weil dann wäre die Stadt einfach taghell. Das kann ja nur funktionieren. Das ist ja. Wir könnten dann nämlich auch, wenn jeder seine Wohnungstür aufmacht und gut heizt. Oh, wir so, das ist eine gute Idee. Das ist eigentlich wie, Stuttgart hat ja den Vorteil einer Kessellage und Wärme bleibt ja, das ist ja allgemein bekannt, dass Wärme immer am Boden bleibt. Ja, ja, die sinkt. Also das dann fließt, die sackt ab, dann weil sie so schwer Wärme, ist. Wärme wie so warmes Wasser in den Kessel und wenn dann noch jeder die Tageslichtlampe anhat, dann ist eigentlich jetzt schon wie Frühling. Also vielleicht mal alle Leute, ich sehe da überhaupt gar kein Problem drin, dass wir ja jetzt alle unsere Fenster aufreißen. Das ist auch gut für die Aha-Regel. Ja, außer man nimmt gerade einen Podcast auf, dann sollte man es kurz zulassen. Genau, also auch an die Podcaster. Ja, deshalb sind alle Fenster zu, weil jetzt gerade alle einen Podcast haben. Stimmt, ja, jeder Bundesbürger hat ja einen Podcast. Na, shit. Naja. Ja, du, wollen wir noch was besprechen? Sollen wir das on air machen? Und zwar haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, also wahrscheinlich vor Weihnachten weniger, aber zwischen den Jahren ballern wir nochmal mindestens eine Katzenwäsche raus. Mm. Um noch eine gute Nachricht für das Jahr 2020 an die Leute da draußen zu geben. Wir kommen wieder nochmal. Und dann machen wir nämlich unsere beliebte Serie zwischen den Jahren, unsere beste Folge eigentlich immer. Wenn wir immer die, jedes Jahr die beste Folge bis jetzt gewesen, ja. Die machen wir dann nochmal. Tatsächlich und vielleicht in mehreren Häppchen Katzenwäsche, das ist auch schön. Ja. Super geil. Ich freue mich, ihr freut euch sowieso. Ja. Wir verabschieden uns jetzt pünktlich um 30 Minuten. So das haben wir heute gut gemacht. Ja. Ich find diesen Druck auch gut. Ja, finde ich auch. Wir verabschieden uns mit einem weihnachtlichen Lied, oder? Also so ein bisschen Weihnachtsstimmung noch verbreiten. Genau. Wir können ja beide einfach spontan lossingen. Ja, genau. Und dann ergibt er bestimmt irgendwas. Ich denke auch. So.